Transparenz für die Ohren. Der Gero nimmt auf, wundervoll. Herzlich willkommen zu unserer Schatzmeister-Sprechstunde. Heute am, was haben wir denn, den 12. heute, glaube ich, ne? Um 20.37 Uhr. Der X-Pack nimmt auch auf, großartig. Ich habe gesehen, ihr habt schon fleißig Fragen eingestellt, der Rainer und die Sami. Ja, wir fangen, glaube ich, am besten direkt mit den Fragen an und berichtet wird im Anschluss ein wenig noch, wo wir denn gerade so stehen. Der Rainer lässt fragen, wie er denn am besten die Buchung für 2013, Konto, Barkasse und Spenden und Sachspenden dokumentiert, ob er das über eine Datei macht oder am besten direkt in Sage. Ich reiße das an der Stelle einmal kurz an und sage auch danach oder am besten zuerst direkt, dass wir im März, und zwar als, ich habe ja irgendwie in meinem verfluchten Keller nur 2013er Kalender. Am 8. und 9. März bin ich in Bayern auf dem Bundesverwaltungstreffen. Und an dem Samstag danach werden wir das Kreisschatzmeistertreffen machen. In der Berti. Um 15, oder? Ja, 8 plus 7 sind 15. Großartig. Rechnen kann ich auch noch im Kopf. Haha. werden wir in der Berti das Kreisschatzmeister... Ja? Okay. Berti Kreisschatzmeistertreffen am 15. Und da werden wir diese Fragen nochmal sehr detailliert besprechen. Darum gehe ich da jetzt nur kurz drauf ein. Es gibt den B-Sager, wo man diese Sachen alle eingeben kann. Das werden wir und auch der engagierte Kreisschatzmeister aus Dortmund, der das schon fleißig getestet hat, dort nochmal erläutern. Und es gibt die Bundesverwaltungsliste, die man als Schatzmeister unbedingt abonnieren sollte, empfehle ich jedem. Da kommt regelmäßig eine Mail mit Updates und da gibt es auch Links zu diesem B-Sager und es gibt auch Erklärungsvideos zu diesem B-Sager, wie der funktioniert, wo man sich da schon mal so ein bisschen reinwuseln kann. Aber mehr Infos gibt es dazu dann auch auf dem Treffen. Das ist jetzt für mich unglücklich, weil da unsere Aufstellungsversammlung ist, aber das sind dann Einzelschicksale. Da finden wir mit Sicherheit auch irgendeine Lösung für. Es wird ja dokumentiert, das Ganze. Und ja. Ja, klar. Ist das jetzt nur an dem 15.? Ich hatte in Erinnerung, war das zweitägig? Nee, war nur eintägig? Das ist nur ein Tag. Wir waren zwar nicht ganz klar, ob wir das am 15. oder am 16. machen, aber wir haben uns jetzt auf den 15. festgelegt. Und da wird das dann stattfinden. Geht aber morgens los. Die Versammlung ist erst nachmittags. Da erinnerst du mich daran, dass wir noch keine Uhrzeit festgelegt haben. Ich denke, wir werden mittags starten, also nicht so super früh morgens. Weiß gar nicht, X-Pack, haben wir schon Uhrzeit? Nö, Einladung folgt die Tage noch. Jo, kommt dann. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das fast den ganzen Tag dauert. Kandidierst auf deine AV, das geht das ja wahrscheinlich auch in Abwesenheit. Und ja gut, genau, Einzelschicksale, müssen wir halt irgendwie gucken. Man findet nie einen Termin, wo alle können, ne? Leider. Nee, ist ja okay. Wenn hinterher Informationen oder sowas da sind, ist ja okay. Gut. Ich gehe trotzdem noch mal kurz auf die Fragen ein, die du ansonsten noch drin hast. Wie funktioniert das Ganze, wenn das Konto virtuell beim LV geführt wird? Insbesondere, wie bekomme ich eine Übersicht für die Kassenprüfung? Für 2012 und 13, also 12 ist ja der Rechenschaftsbericht fertig. Die Unterlagen dazu bringen wir natürlich auch auf dem Treffen mit. Ihr habt die ja schon bekommen, da ihr geprüft wurdet, gesondert vom Wirtschaftsprüfer und habt ja auch schon unterschrieben. Das ist erstmal das, was ihr für die Kassenprüfung habt. Dann können wir gerne nochmal eine Übersicht der Einnahmen und der Ausgaben für 2013 schicken, was wir bis dato schon haben. Ja, und ansonsten regen wir natürlich oder möchten wir auch vom KV Duisburg, dass da zukünftig ein Konto angelegt wird, so wie bei den anderen Kreisverbänden. Um die Abwicklung, glaube ich, für alle einfach ein bisschen einfacher und geschmeidiger zu machen. Dazu kann ich vielleicht sagen, ich habe die Infomail grob mit fast genau dem, was du gerade gesagt hast, in etwa so weit zusammengetippt. Wenn du da nachher drüber guckst und die in Ordnung ist, dann geht die auch an alle KVs heute oder morgen raus. Ja, kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Du sagtest, eine Übersicht, soweit ihr sie fertig habt, kommt jetzt dann an diesem Samstag oder Individuell? Die Daten sind soweit alle da. Ich würde sagen, du schickst einfach eine E-Mail an Schatzmeister, dass du die für deine Kassenprüfung benötigst. Und von 2013 und dann können wir dir die zuschicken. Okay, da habe ich schon ein Ticket auf. Dann schicke ich dann nochmal eine Erinnerung. Bitte mit PGP, wenn möglich. Ansonsten können wir das nicht verschicken. Okay. Ich ergänze nicht, wenn möglich. Auf jeden Fall. Ohne Verschlüsselung gibt es keine Daten. Ich hatte ja am Ende gesagt, ansonsten können wir das nicht verschicken. Ja, ich meckere lieber vorsichtshalber. Sehr gut. Besser du als ich. So, nächste Frage. Dokumentation. Noch über das ODF-Fall erfolgt. Wo finde ich die Werte für bestimmte Fälle? Gegenkonto, OP-Name-Konto. Und wie unterscheide ich die unterschiedlichen Arten? Barkasse, Sachspende, Ausgabe, Spenden, Beiträge. Also, Kontenplan gibt es alles in Richtung Schatzmeisterhandbuch, auch Bundesschatzmeisterhandbuch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das inzwischen auch auf unserer Seite irgendwo mit verlinkt haben. Da stehen aber auch die Kontenpläne alle drin. OP-Namen braucht man nicht, nur Konto. Also einmal ist das Konto die Bank und die Barkasse und dann gibt es die Gegenkonten dazu. Und wie sich das aufteilt, steht alles wundervoll im Schatzmeisterhandbuch erklärt. Sollte jeder Schatzmeister mal reingeschaut haben. Und wenn da noch Fragen sind, kommen wir nochmal darauf zurück. Und dieselben Informationen gibt man dann über den B-Sager auch ein. Das ist quasi eine Erfassung für das, was vorher im Excel stand. Ja, genau. Die nächste Frage nochmal vom Rainer. Unter NRW-Verwaltung kann ich mir pro Jahr die Einnahmen ansehen. Das heißt, der Kontostand des KV ergibt sich Addition der Beträge der verschiedenen Jahre minus der Ausgaben. Wo finde ich den gesamten Kontostand zum heutigen Zeitpunkt? Gesamtkontostand zum heutigen Zeitpunkt findest du aktuell noch nirgends. Es gibt eine Aufstellung schon im Wiki, die wir auch schon mal diverse Male geschickt haben und auch auf unserer Seite verlinkt ist, wo der Kontostand zum Ende 2012 drin steht. 2013 und 14 folgen in Kürze. Ja, und ansonsten bekommst du das natürlich mit den Unterlagen. Wenn du die zugesendet bekommst, kannst du dir den Kontostand natürlich dann 12 plus 13 und 14 addieren und dann hast du deinen kompletten Kontostand. Und wenn ihr dann ein eigenes Bankkonto eingerichtet habt, bekommt ihr eure Abschläge ganz normal. Und dann, ja, wisst ihr, was euch zur Verfügung steht. Okay, das heißt aber, für 2012 stehen die im Wiki? Korrekt. Okay, und 2013 kommt noch? Das heißt, 13 und 14 folgen in Kürze und die Unterlagen werden ja dann auch zugeschickt, also die Daten. Okay, das heißt, über das Verwaltungsteil, da sehe ich die Einnahmen und über dem Wiki sehe ich den Stand 31.12. für 2012. Korrekt. Pass auf. Also siehst du den Link im Mumble-Chat zu der 2012er Abrechnung? Ja. Also da kannst du das auf jeden Fall erstmal nachgucken. Für 2013 habe ich vor ein paar Tagen mal in Sage reingeguckt, also in das Bundesbuchungstool. Und da kann ich jetzt zumindest sagen, was im Moment so für Duisburg da hinterlegt ist. Da habt ihr für aus Parteienfinanzierung kriegt ihr wahrscheinlich so 1200. Darf ich das jetzt sagen? Ja, ne? Wird eh bald veröffentlicht. So 1200 Euro und aus Mitgliedsbeiträgen sind so 840. Also nochmal roundabout so 2000 Euro. Ja, und Mitgliedsbeiträge 2014 sind noch nicht wirklich verfügbar. Also das noch nicht zu sehen. Aber ich glaube, das reicht erstmal als Info, oder? Ja, das ist okay. Also die Ausgaben 2012, die müsste ich, 13, die habe ich ja, müsste ich ja eigentlich alle kennen. Das ist natürlich super. Frage von mir an den Schlumpf 2014, siehst du noch nichts auf der Kostenstelle KV Duisburg? Doch, da sehe ich auch was, aber ich finde das im Moment noch ein bisschen schwammig. Warte, war ich das auch? Das hatte ich mir letztens irgendwo gezogen. Muss ich mal nachgucken. Ja, dann guck mal, ob die immer noch die Kostenstelle VKV Duisburg mitführen. Bitte. Dann muss das von der Bundesseite noch geändert werden. Ansonsten nochmal der Hinweis, was du im Verwaltungsportal an Zahlen siehst, bitte mit Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht genießen. Im Zweifelsfall, das, was auf der NRW-Schatzmeisterseite im Wiki steht, ist immer richtiger als das, was im Verwaltungsportal steht. Ja, danke, XPIC, das hätte ich beinahe vergessen zu sagen. Also speziell die Parteienfinanzierung ist da zwar irgendwie geändert, aber stimmt auch nicht im Verwaltungsportal. Die Mitgliedsbeiträge ist halt das, was im Verwaltungsportal drin steht, während das, was im Sage-Tool drin steht, durchaus davon mal divergiert. Für Duisburg Mitgliedsbeiträge 2014, aktueller Stand Ex-Sage 580. Für 2014. Okay. Also kannst du ungefähr mit 2600 Euro rechnen. Und sobald ihr ein Konto habt und ihr das rüberschickt, habt ihr das Geld und dann haben wir zum Glück damit nichts mehr zu tun. Also 2600 aus 13 und 14 und die 2300 aus 12 dann noch, ne? Oder? Martin, sind das die KV-Anteile oder sind das die kompletten Mitgliedsbeiträge? Das sind die KV-Anteile. Das okay. Ist nur die KV-Anteile, genau. 2300 ungefähr aus 2012, ne? Hast du das gesagt, Rainer? Ja, genau. Ja, ja, warte, ich zieh mal eben komplett. Kannst du auch machen, Steffi, aber das passt ungefähr, ja. Ich denke mal, jetzt für deine internen Weiterberechnungen oder Auskünfte kommt es jetzt auf einen Euro nicht an. Wenn du dann die Kontoinformationen rüberrückst, dann machen wir das halt dann zu dem Zeitpunkt. Für 2014 werden wir dann wahrscheinlich irgendeinen Abschlag und für 2013 auch einen Abschlag überweisen, der irgendwie in einer vernünftigen Höhe liegt, weil wir auch im Moment noch teilweise Mitgliedsbeiträge auf dem Konto reinkriegen, auch fürs letzte Jahr noch. Es gibt halt Leute, die überweisen jetzt noch für dieses und fürs nächste Jahr, fürs letzte Jahr und solange wir den Rechenschaftsbericht für 2013 noch nicht fertig haben, kommen solche Sachen natürlich noch dazu. Dann gibt's auch schon mal noch, dass sich irgendein Land meldet mit, da ist jemand umgezogen und da werden irgendwelche Mitgliedsbeiträge rübergebucht oder sonst was. Ja, Steffi, du hustest? Bitte, sprich du. Also die Mitgliedsbeiträge, die jetzt noch reinkommen für 2013, die sieht man im Budget für 2014. Das wird nicht zurückdatiert. Okay, gut. Das wird ja jetzt als Einnahme und dementsprechend ist es auch jetzt im Rechenschaftsbericht 2014 mit auszuweisen, als Beitrag aus Vorjahren. Aber es bleibt auf der gleichen Kostenstelle und steht dem KV Duisburg dementsprechend zur Verfügung. Ja, kann durchaus sein, dass wir noch die eine oder andere Verbuchung haben, die wir vielleicht noch nicht zugeordnet haben aus 2013. Ne? Ich habe letztens jemanden, der hat gesagt, er hat seine Mitgliedsnummer nicht angegeben in der Buchung. Die liegt wahrscheinlich noch irgendwie rum. Die haben wir noch nicht zugeordnet. Ob das dann irgendwie dem KV Duisburg oder einem anderen Kreis zufällt, das wird man dann sehen. Also meistens, wenn da keine Mitgliedsnummer ist, dann haben wir einen Namen und anhand des Namens können wir die auch finden. Das passiert meistens schon ziemlich automatisch, auch wenn das schon mal vergessen wird. Es geht leichter mit Mitgliedsnummer, aber es geht auch ohne Mitgliedsnummer. Sofern es denn auch von dem Konto des Mitglieds überwiesen wird. Also wenn er jetzt irgendwen anders hat, seine Freundin, und die heißt dann total anders und überweist und es steht nichts drin, dann ist es in der Tat schwierig, das zuzuordnen. Aber wenn es denn von seinem Konto kommt, dann können wir das schon zuordnen. Ja, also in dem konkreten Fall ging es halt um jemanden, der im Verwaltungsportal gesehen hat, dass sein Mitgliedsportal nicht zugeordnet war. Aber egal, Steffi. Ich glaube, sind die Fragen vom Rainer soweit durch? Ja, ich tippe gerade noch eine ein. Ich kann es aber erstmal so stellen. Ich hatte noch eine Frage. Ich habe irgendwo gelesen mit den Spenden, die müssen ja... Ich glaube, dann ist die Sammy jetzt eben dran. Entschuldigung. Ja, okay, dann pack ich die nochmal rein. Nee, die Frage haben wir, die steht auch hier schon drin, aber es ist halt Sammy zwischendurch einfach da. Dran. Ja, klar. Die Samiles-Fragen, sind alle Tickets aus 2013 von unserem Konto schon abgebucht? Wie hoch ist der derzeitige verfügbare Bestand? Es gab, glaube ich, noch ein Problem mit einem Ticket. Da war noch nicht alles verbucht, weil wir da digital den Beleg nicht lesen konnten. Das haben wir aber jetzt geklärt. Und nach dem Bestand können wir jetzt auch eben schauen. Dann hast du den aktuellen Kontostand. Ich habe die Frage leider nicht ausgesehen. Wobei ich gerade festgestellt habe, genau dieses Kinderding, wo du da die Belege eingeschickt hast, das läuft auf dem Budget, das ist fast leer. Das wird also irgendwie schwierig mit der Erstattung, fürchte ich. Ich recherchiere nochmal, ob da noch irgendwo eins ist, was ich übersehen habe. Also während Steffi da noch im Sage rummacht, ich habe mir vor ein paar Tagen halt mal ein paar Zahlen gezogen und für Paderborn hatte ich für 2013 Ausgaben in Höhe von 373 Euro auf dem Paderborner Konto. Mit allem, was ich so an Guthaben und Einnahmen und Mitgliedsbeiträgen von 2014 schon sehe, müsstet ihr in Paderborn noch so gut 3600 Euro zur Verfügung haben. Es kann aber gut sein, dass da ein paar Sachen sind, die da noch nicht drauf verbucht sind. Okay. Mal gucken, was die Steffi gleich sagt. Ja, da sind definitiv Sachen noch nicht drauf verbucht. Ich weiß nicht, wer meine Mail, also während Steffi sucht, kann ich ja was erzählen. Wer meine Mail auf der NRW-Mailingliste dazu gesehen hat, also wir haben halt über 2013 einfach nicht so einen guten Überblick, gerade über die virtuellen Kreisverbände. Da ist einfach noch nicht alles verbucht in Sage, teilweise aber schon erstattet. Wir wollen das auch im Moment nicht alles nachhalten, weil dann können wir quasi direkt den Rechenschaftsbericht machen und der steht sowieso vor der Tür. Wenn wir den Rechenschaftsbericht fertig haben fürs letzte Jahr, dann wissen wir quasi, was zum 31.12.2013 alles Ambach ist, haben dann da auch vernünftige Zahlen. Wir wollen ab Anfang diesen Jahres und sind hart dabei. Wir haben die Protokolle alle aufgearbeitet von den LAFO-Sitzungen, uns einen vernünftigen Überblick verschaffen über die VKVs und mit den geplanten und genehmigten Finanzanträgen aus diesem Jahr unter den schlussendlichen Abschlusszahlen von 2013 werden wir dann genauer wissen, was die einzelnen virtuellen Kreisverbände noch an Budget haben. Alles, was wir euch heute sagen können, ist so ein bisschen ungefähr, weil wir den Bereich Ausgaben 2013 nicht genau genug fassen können, sondern das ist halt vielleicht, ich weiß es von meinem eigenen VKV in Neuss, da ist zwar alles an echten Ausgaben verbucht, aber wir haben noch weitere Finanzanträge genehmigt in Höhe von ungefähr 1000 Euro, die haben wir einfach in dem Kreis noch nicht abgerufen. Und das ist halt schwierig, was soll ich da sagen zu dem Kontostand? Theoretisch könnte der Rheinkreis Neuss noch 1000 Euro abrufen. Also ob die jetzt noch 2400 Euro Guthaben haben oder 3400 Euro, ist ein bisschen schwierig zu fassen. Aber ich denke, wenn man 2400 Euro hat, dann weiß man, man kann sich ein paar Plakate kaufen für den Europa- und Kommunalwahlkampf, dann kommt man damit erstmal ganz gut klar. Das ist genau der Punkt, was ich wissen musste, was ich wirklich dringend ausgeben muss. Und was ich kann für den Wahlkampf. Was hattest du eben für eine Zahl gesagt, Martin? 3600. Okay. Moment. Also das war jetzt die Summe aus Guthaben 2012, Einnahmen 2013, Ausgaben 2013 und Mitgliedsbeiträge 2014. Hast du die Parteienfinanzierung zu 13 da schon mit drin? Ja. Okay, alles klar. Dann widerspreche ich dir nicht. Also stimmt das so in etwa, 3600, wovon jetzt aber die Malaktionsgeschichte noch nicht verbucht oder abgezogen ist? Korrekt. Martin, hast du eine Ahnung, wie hoch das war? Die Malaktion war ziemlich teuer, ne? X-Pack, so 500 Ocken? Ja, aber auf dem Budget sind nur noch 20 Euro. Ja, okay, gut. Aber ich meine, du wirst mindestens noch 3000 Euro haben, Sammy. Ja, weil bei der Malaktion war, hatte ich auch einen Budgetantrag an LAFO gestellt über diese Leerplakate. Und das sollte nicht vom VKV gehen, weil Paki wohl gesagt hatte, können wir finanzieren. Bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher. Also es sind VKV-Anträge gestellt, aber eben auch Budgetanträge an LAFO. Also speziell das Ticket, ich erinnere mich jetzt gut, weil wir da gestern reingeguckt haben, vielleicht kann der X-Pack auch noch was dazu ergänzen, aber da warten wir irgendwie nur die drei Belege, die da eingereicht wurden und irgendwie keine Referenz auf irgendwelche Genehmigungstickets. Das ist immer total doof für uns, weil wir fangen dann an zu suchen und finden eventuell auch die falschen Anträge oder gar keine. Und wenn du da noch irgendwelche anderen Informationen hast, Sammy, über irgendwelche genehmigten Finanzanträge, dann hilft uns das natürlich, dann schick uns das bitte. Am besten mit den Ticketnummern oder Verweis aufs LAFO-Protokoll, weil wir werden bei 53 Kreisen, da werden wir natürlich verrückt. Wir können das nicht einfach alles im Kopf behalten und vor allem nicht vernünftig finden, oder? Wir sind einfach auch nicht Google. Ihr habt da einfach ein bisschen besseren Überblick über eure eigenen Finanzanträge als wir, weil wir das für 50 Kreise, das kriegt man einfach irgendwann nicht mehr auf die Kette. Ich denke nur, dass alle Finanzanträge, Budgetanträge an den LAFO, die ja genehmigt worden sind, sind dann auch ausgezahlt worden, ne? Oder verbucht. Aha. Da war das dann mit dabei. Es ist überhaupt kein Problem. Ich ziehe jetzt einfach die in Höhe von 400, 500 Euro von den 3600 ab und dann weiß ich in etwa, was ich zur Verfügung habe. Genau, das passt. Und ansonsten, Budgetanträge verbuchen wir ja eben nicht. Also das ist das halt, was wir uns irgendwo notieren in unseren Tabellen. Und verbucht wird es tatsächlich erst, wenn wir irgendwann die Belege dazu reinbekommen. Hat OG eigentlich ein eigenes Budget? Entschuldigung, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ob OWL ein eigenes Budget hat? Als Bezirk? Ja. Nö. Gut. Bezirkskohle geht an den LV, wenn es den Bezirksverband nicht gibt. Diese Regelung gibt es nur für virtuelle Kreisverbände mit dem eigenen Budget. Ich gehe gleich schlafen, ihr braucht mich gar nicht. Das ist doch das Ziel eines guten Chefes. Sehr gut. Ich wollte das nur mal anmerken, ihr macht einen super Job. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe das schon mehrfach mitgekriegt. Ja, dann wären wir mit Sammys Frage, glaube ich, durch, oder? Dann wäre nämlich der Rainer wieder dran in Zeile 40. Wie zeitnah müssen Spenden an den LV gemeldet werden, richtig? Ja, ich wollte da noch ergänzen, ist das identisch auch für Sachspenden der Fall? Weil die hatte ich nämlich letztes Jahr nicht unbedingt sofort, also die hatte ich noch nicht gemeldet, die Sachspenden. Also die Sachspendenbelege müssen für 2013 mit in die Aufzeichnung rein, in deine Tabelle, die du dann machst, oder in den B-Sager. Und an den LV melden brauchst du das nicht, weil es wird ja dann eben in eurer Auswertung mit aufgenommen, in eurem Rechenschaftsbericht. Aber sonstige Spenden schon, ne? Also geldliche Spenden. Also wenn du Barspenden in Höhe von 1000 Euro, beziehungsweise, ja, ihr habt ja jetzt noch kein Konto, aber unterstellen wir mal, ihr hättet jetzt eins, wenn auf eurem Konto 1000 Euro einging, dann müsstet ihr das sofort veröffentlichen. Aber das steht auch alles nochmal im Schatzmeisterhandbuch. Und Barspenden dürft ihr sowieso nur bis 500 Euro annehmen, ohne Identität etc. Aber all diese Details, ich referenziere jetzt nochmal auf das Schatzmeisterhandbuch. Ansonsten braucht ihr das nicht an uns melden. Nur ja, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden und das muss dann eben veröffentlicht werden. Ist die Grenze 1000 Euro. Ne, bei den Spenden war mir das klar, das hatte ich da gelesen. Ich wusste nur nicht, ob ich die Sachspenden halt genauso sehen muss wie Spenden oder ob die, ob es da reicht, dass die dann letztlich in der Jahresabrechnung oder in der Buchung irgendwo auftauchen. Also kann ich als ganz kurze zusammenfassende Antwort angeben, ja, es gelten die gleichen Regelungen, ja? Ja. Nee, das habe ich jetzt anders verstanden. Ich habe jetzt so verstanden, Sachspenden müssen nicht veröffentlicht werden sofort, aber Geldspenden schon. Nein, es kommt auf die Höhe des Betrages an. Richtig, also alles, was über 1000 Euro ist, muss veröffentlicht werden. Wenn dir irgendjemand Goldbarren im Wert von 2000 Euro spendet, dann bitte auch. Also ne, der Wert ist entscheidend, nicht die Form. Okay. Darf ich zu meiner Frage noch eine Nachfrage stellen? Ausnahmsweise. Oh, bist du lieb. Die Malaktion, die ist dann aber auch, die wird dann aber auch erst irgendwann demnächst an mich überwiesen, oder wie ist das? Ja, ich bin gerade dabei, da zu forschen, welche Budgets es da gibt und welche Ausgaben und so, das ist alles ein bisschen chaotisch. Sobald wir gefunden haben, worauf wir das erstatten können, bekommst du das. Wenn du irgendwas findest und uns dabei helfen kannst, zum Beschluss mäßig, dann schick uns das, dann geht's natürlich schneller. So müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen recherchieren. Ich guck mal nach. Super, danke. An der Stelle kann ich ja mal auf unser tolles neues Formular hinweisen. Wo war das denn nochmal? How-to-Rückerstattung von Auslagen. Moment, hier ist der Link. Hau sie denn ins Pad oder in den Chat? So. Am besten ins Pad und in den Chat. Ich kann den auch noch ins Pad packen. Haben wir uns im Januar überlegt, wir machen vielleicht einfach mal ein Formular, wo man das alles reinschreibt. Wer bin ich denn? Was ist meine Mitgliedsnummer? Das ist auch ganz wichtig bei Rückerstattung von Auslagen. Spende ich davon was? Wenn nicht, was ist meine Kontonummer? Welchen Beschluss gab es eigentlich? Und was habe ich eigentlich hier für den Landesverband ausgegeben oder für meinen VKV? Da gibt es halt irgendwie so ein Formular. Und es ist toll, wenn ihr das mitschickt und ausfüllt. Bei virtuellen Kreisverbänden oder auch bei Ausgaben für den Landesverband, weil uns das die Arbeit erleichtert. Wenn wir, so wie jetzt hier bei Sammys Ticket, erst anfangen müssen zu suchen, dauert das alles unglaublich lange und meistens finden wir die falschen Sachen. Und ehrlich gesagt haben wir auch einfach keinen Bock und keine Zeit, groß den Google für euch zu machen. Deshalb, ihr wisst meistens, ob eure Ausgabe genehmigt war oder nicht. Und ihr wisst dann noch eine Ticketnummer, vielleicht sogar einen Link zu einem Protokoll. Und das erleichtert uns die Arbeit. Und im Endeffekt bedeutet das für euch, dass ihr euer Geld schneller kriegt und die Sachen schneller bearbeitet werden. Und deshalb möchte ich dieses Formular euch nochmal allen ans Herz legen. Nicht nur ans Herz legen, sondern es ist für 2014 für alle neuen Anträge Pflicht, dieses Formular dabei zu fügen, weil wir das auch zukünftig für die Unterlagen für den Wirtschaftsprüfer einfach benötigen, um nachzuweisen, dass die Mitglieder eben auch die Erstattung wünschen. Das ist ja auch ein Feld, wo das Mitglied unterschreiben muss, ähnlich wie bei den Reisekosten. Und das ist einfach eine kleine Formvorschrift. Das macht es dann noch einfacher. Jawohl, für uns enorm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zur nächsten Frage vom Andreas Schulte aus dem VKV. Warendorf. Das ist ein R. Ich kann das mit dem Strich gar nicht mehr lesen. Sind unsere Angaben hier richtig aufgeführt? Sehr witzig. Ja, ich möchte dazu einfach nur fragen, ob wir das wo alles Öffentliche aufschreiben dürfen und zugänglich ist. Das habe ich jetzt akustisch nicht richtig verstanden. Ja, bei uns kann er jetzt wieder so drauf gucken. Ist das erstmal so korrekt? Und dann natürlich die ganzen einzelnen Posten, ob das so mit den ganzen Angaben alles stimmt. Also, dass da jeder drauf gucken kann, sofern da keine Namen drinstehen von Mitgliedern, wann Mitglieder zum Beispiel ihre Beiträge bezahlt haben, dann ist das alles so in Ordnung. Zu den Ausgaben, schau jetzt mal kurz da drauf. Das sieht so jetzt ganz gut aus. Also für eure Übersicht ist das toll. Schon mal sehr vorbildlich, finde ich. Im Gegensatz, was ich so in anderen Kreisen sehe. Beziehungsweise nicht sehe. Nee. Und ansonsten braucht das quasi nur noch übertragen werden. Nee, Moment, ihr seid ja VKV. Ja, toll. Also finde ich für ein Piratenbüro schon mal ganz große Klasse. Ihr habt eine Übersicht. Ja, ich kenne auch eine aus dem, wo ist der Yoshi-Bär nochmal? Der hat auch eine schöne Übersicht gemacht. Im Rheinkreis Neuss habe ich auch eine, die sieht auch komplett anders aus, aber es ist halt irgendwie alles anders. Eine Summe wäre natürlich noch cool, Andreas, aber gut, das ist deine, eure Seite, wie ihr die haben wollt. Wie gesagt, ja, die Tickets müssten wir halt im Einzelnen alle nachgucken, ob die so stimmen, aber ich denke, ihr werdet euch die nicht aus den Fingern gesaugt haben. Und ja, ich bin ja auch noch Finanzpirat bei uns im Kreis Neuss und ja, ich muss es auch irgendwie so machen. Ich habe halt irgendwie den Antrag, die Antragshöhe und dann die effektive Erstattung, die dann meistens geringer ist. Und da muss man halt irgendwie den Überblick behalten. Ich finde das sehr schön, wenn die VKVs das auch alle irgendwie selber machen, weil die ja doch irgendwie die Büropiraten auch so ein bisschen nicht das machen, was ein Schatzmeister wirklich macht, weil die kein Konto haben, aber man möchte ja seinen Mitgliedern im Kreis dann auch irgendwie sagen, so viel Geld haben wir noch. Und wir können Anträge machen und verbraucht das Geld. Und deshalb finde ich das schon schön. Ich habe mir die URL mal gemerkt. So, jetzt kommt mein Standardsatz zu Büropiraten oder auch sogenannten Finanzpiraten, was immer eine tolle Unterstützung für den Landesvorstand ist und auch für die Kreise. Die bieten so ein bisschen Unterstützung in Anträgen und Übersicht. Aber es darf auch jeder andere im Kreis Finanzanträge stellen etc., damit sich niemand verpflichtet fühlt, sich an einen Büropiraten zu wenden. Also es ist halt feel free. Sowas in der Richtung. Es gab mal gegenläufige Gerüchte, ganz zu Anfang meiner Amtszeit, dass halt, wenn ein Finanzpirat oder Büropirat gewählt wurde, alle Anträge darüber laufen müssen. Dem ist mitnichten so. Es steht nirgendwo in der Satzung, dass das so sein muss. Das ist eine Unterstützung. Und ja, wenn ihr alles so zurechtkommt, ist das toll, aber ihr dürft es auch anders machen. WM-Wortmeldung. Ja? Ich komme aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, bin Büropirat, allerdings nur IT-Pirat und der Rest, den gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Und ich weiß nichts über unsere Finanzen, gar nichts. Wie kann ich an diese Infos kommen? Wo wir stehen, was wir machen können und so weiter. Was ausgegeben worden ist. Aktuell kannst du wahrscheinlich nur warten, bis wir die Sachen selbst komplett aufgearbeitet haben und sie dann von uns aus veröffentlichen, wenn du sie nicht damals irgendwo mitschreiben konntest. Und wie Steffi ja gerade sagte, Mitglieder können Sachen auch an irgendwelchen Büro- oder Finanzpiraten vorbei einreichen. Also es ist dir nicht gar nicht überhaupt möglich, unbedingt alle Ausgaben zu wissen. Die gibt es so nur, wenn wir sie aufgearbeitet haben. Und wir haben ja jetzt für 2012, der Schlumpf hat das gerade nochmal in den Chat gepostet, da ist eine Aufstellung zum 31.12.2012, die ist fix, plus das, was für 2013 und 14 halt reingekommen ist, und da gibt es so eine Schätzung, sage ich jetzt mal, im Verwaltungsportal, da kannst du schauen, was ihr so für Einnahmen habt. Das möchte ich aber grob über den Daumen gepeilt verstanden wissen. Das ist keine Zahl, wo ihr uns drauf festnageln könnt. Da können durchaus Abweichungen sein. Aber ja, dann habt ihr schon mal einen groben Anhaltspunkt, wo ihr steht. Und die weiteren genauen Zahlen für 13 und 14 folgen ja in Kürze. Das sind wir gut dabei. Ja, kann ich auch nochmal so ähnlich beantworten wie eben bei der Semi für Paderborn. Und vorher noch eine Seitenbemerkung. Steffi sagte, natürlich kann jeder aus dem Kreis oder drei Piraten nach Satzung ihre Finanzanträge stellen. Wenn das an den Büropiraten so ein bisschen vorbeiläuft, dann habe ich natürlich so als Finanz- oder Büropirat das Problem, dass ich diese Aufstellung nicht ganz nachhalten kann. Deshalb als Finanzpirat bei uns im Rheinkreis Neuss bin ich dann immer so ein bisschen erzieherisch tätig und sage, Leute, ihr könnt gerne solche Anträge stellen, aber sagt mir doch wenigstens Bescheid, damit ich so ein bisschen den Überblick behalten kann, denn sonst kann ich euch niemals vernünftig erzählen, wie viel Geld wir noch haben. Und dafür habt ihr mich ja eigentlich gewählt. So, Rheinisch-Bergischer Kreis. Guthaben 2012. Ich weiß nicht, wenn du den Wiki-Link bereits geklickt hast, dann siehst du 1550 Euro aus 2012. Einnahmen im letzten Jahr werdet ihr so 1750 Euro haben, knapp. Ausgaben aus dem letzten Jahr habe ich keine gefunden. Es kann aber da sein, dass da noch so ein paar Sachen rumschlummern, die noch nicht verbucht sind. Das heißt, ihr müsstet locker 3000 Euro zur Verfügung haben. Ja, und Anträge in diesem Jahr habt ihr schon gestellt. Da sehe ich irgendwie 131 Euro. Wieso ist das 131? Muss ich nochmal gucken. Flyer wahrscheinlich. Aber super lieb, danke. Damit komme ich klar. Ja, dann erfolgreichen Wahlkampf. Ja. Dann hätte ich eine Anmerkung. Bitte nicht Fragen irgendwie unten im Protokollbereich eintragen, sondern oben. Ich kopiere sie dann, wenn sie dran sind, runter. Oben ist das gestrichen, was ich schon runterkopiert habe. Ansonsten funktioniert das mit der Reihenfolge hier nicht. Danke. Ja, Nachtrag noch. Ihr hattet einmal Porto 66 Euro und einmal Flyer für 65, sind 131. Ich glaube, die sind auch beide noch nicht abgerufen, sondern einfach nur verplant. Okay. Ich liebe es, wenn eine Tabelle funktioniert. Ich möchte noch mal kurz auf den Pet-Chat eingehen. Da sagt jemand, er hat am 12.02. keine Zeit, um anwesend zu sein. Das ist alter Pet-Chat. Ach, das ist alt, sehe ich jetzt auch gerade. Ich bin total... Ich dachte, das wäre jetzt eben wegen unserem Treffen. Das ist ja nicht am 12., das ist am 15.03. Verflucht. Wir haben ja heute den 12. Lala. Ja, das ist betrifft aber heute. Ich kopiere das noch als Frage runter, wenn wir mit dem Rest durch sind. Da er nicht wartet, hat er ja Zeit bis zum Ende. Gut, der Superkonduktor ist dran mit seiner Frage. Nee, nein, der Rainer nee, ist dran. Nicht. Wir sind in Zeile 156. Der Rainer ist dran mit, wo sind Kontogebühren? Nee, ist er nicht. 156. Du liest oben da, wo die Fragen drin stehen. Unten ist aber, wo wir gerade sind. Sonst hätten wir nämlich bestenfalls auch schon nicht dran. Oder andersrum, der hat ja dazwischen gefragt, hier, anstatt sich oben einzutragen. Haltet euch bitte an die Reihenfolge. Ja, Moment, den Andreas vom VKV Warndorf haben wir doch jetzt beantwortet, oder? Genau. Ja, damit sind wir durch. Wir sind tatsächlich ein weiter, Gero. Ist das der bestenfalls gewesen? Nee, der Andreas S. ist das, der war davor schon dran. Und der bestenfalls sehe ich hier gerade nicht. In Zeile. Ich war noch nicht eingetragen. Nee, ich habe mich ganz einfach frech wirklich reingewirkt. Hast dich dazwischen gemogelt. Entschuldigung, ja. Martin, du ziehst den das vom Budget ab, ne? Da stimmt jetzt wieder. So. Gero, sag mal, wo sind wir? Wir sind jetzt 161. Genau, beim Rainer sind wir jetzt. Mit den Kontogebühren. Also ich kann sagen, da das auch gerade in Krefeld-Thema ist und da recherchiert wird, das tut sich überall nicht viel. Was bei dem einen sind die Grundgebühren ein bisschen höher, dafür kosten die Einzelüberweisungen dafür ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, es gibt eine Bank, die ja so ein bisschen piratisch ist. Da sagt man immer, das ist die GLS-Bank. Die hat aber den Nachteil, dass die Lastschriftsperre nicht ist und da gibt es keine persönlichen Kontakte. Und die sind manchmal etwas hinterweltlich. Das ist manchmal schwierig halt für eine Bank. Ansonsten empfehle ich immer gern die freundliche Bank um die Ecke. Da hat man einen persönlichen Ansprechpartner, auch wenn mal Fragen sind. Wenn irgendwie eine Karte verloren geht, kann man Geld abholen. Ja. Die Preise tun sich alle nicht viel, egal wo. Ich empfehle da mal mit mehreren Banken zu sprechen. Eben. Also, da wo. Also nee, das haben wir gemacht. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung sagen, wir zahlen bei der Volksbank hier weder für Kontoführung irgendwas, noch für irgendwelche Überweisungen. Das heißt, der Service ist komplett für Umme. Allerdings wollten die uns zuerst als Geschäftskunden einbuchen. Und das kostet natürlich jede Menge. Das heißt, ihr müsst dann auch erwähnen, dass ihr ein in der Regel nicht rechtsfähiger Verein seid. Viele Banken haben für Vereine Sonderkonditionen oder aber auch direkt für politische Parteien. Also für politische Parteien haben die keine Sonderkonditionen, da läuft das direkt unter Geschäftskonten. Und wieso ein nicht rechtsfähiger Verein? Weil das der juristische Status ist, den du hast als KV. Nehme ich jetzt erstmal so auf und recherchiere. Und recherchiere das, ja. Das liegt daran, dass du als KV dich in der Regel nicht ins Vereinsregister eintragen lässt. Das macht aber auch der LV nicht. Es gibt kein Register für Parteien. Nee, weil eine Partei eigentlich ein Verein ist. Also zumindest gilt das Vereinsrecht. Und laut Vereinsrecht bin ich nicht gezwungen, mich ins Vereinsregister aufnehmen zu lassen. Es reicht, dass ich halt die formalen Kriterien erfülle einer Vereinsgründung. Und die hast du bei einem KV mit Gründungsversammlung, mit Vorstand, also mit Organen etc., hast du die erfüllt. Also da muss ich dich kurz unterbrechen, weil wir richten uns nicht nach dem Vereinsgesetz, sondern nach dem Parteiengesetz. Und da ist halt vorgeschrieben, wie das gegründet wird, auch im Kreisverband und welche Ämter da zwingend zu vergeben sind, damit es eben ein Kreisverband ist. Und das mit der Rechtsfähigkeit, das sehe ich da auch irgendwie ein bisschen anders. Aber das würde ich halt, wie gesagt, jetzt nicht festlegen, nochmal recherchieren. Ich habe das aber irgendwie anders in Erinnerung. Ja, wobei das Parteiengesetz zum Beispiel. Udo, bitte. Ein KV kann ein Büro mieten. Also dementsprechend, das ist ja eine rechtliche Tätigkeit, die er da macht. Danke für dieses Beispiel. Ganz genau. Er kann ja Rechtsgeschäfte tätigen. Und das kann er nur, weil er ein Kreisverband ist. Ein VKV beispielsweise kann das ja eben nicht. Dafür muss der LV das stattdessen dann übernehmen. Das heißt ja nicht, dass meine Aussage falsch war. Das kann ich auch als nicht rechtsfähiger Verein. Das geht um den Status an sich. Nein, als nicht rechtsfähiger Verein kannst du das nur dann als Privatperson anmieten. So kannst du das. Noch zur Info. Das Parteiengesetz ist wiederum eine Unterform des Vereinsgesetzes. Das ist eine Unterform des BGBs, nicht des Vereinsgesetzes. Ja, und das Vereinsgesetz findest du im BGB 30 fortfolgende. Ja, aber wir sind nicht ans Vereinsgesetz angelehnt, sondern wir sind ans Parteiengesetz. Und das ist nicht eine Unterform vom Verein, sondern vom BGB. Das ist strikt zu trennen. Wir sind nämlich kein Verein. Wir können uns auch nicht im Vereinsregister eintragen lassen. Aber wir bleiben beim Konto, genau. Aber wenn im Parteiengesetz etwas unzureichend geregelt ist, gilt ein Fallback ins Vereinsrecht. Es ging darum, ob Kontos gemietet werden können. Ist vollkommen egal gerade. Genau, lass uns bei der Frage bleiben. Wegen der Gebühren informier dich einfach und ja, also bis jetzt haben die auch immer uns als Geschäftskunden einsortieren wollen mit den entsprechenden Preisen dann. Korrekt, ist in Krefeld auch nicht anders, auch nicht bei anderen Parteien. Insofern denke ich, dass du da schon auf der richtigen Seite bist. Okay. Dann zahlt halt. Es ist immer eine Verhandlungssache. Also ich weiß von der Firma, wo ich bin, dass die da halt mit der Deutschen Bank halt auch so lange gequatscht haben. Ursprünglich hatten die halt auch irgendwie Überweisungskosten. Und wenn man denen da ein bisschen aufs Dach steigt, ist alles Verhandlungsbasis. Genau so ist es. Darum dahingehend, wo man sich wohlfühlt, den Menschen kennt, dann können die entsprechend gutes Angebot machen oder eben nicht. Und die meisten Banken, größeren Banken, kennen sich mit Parteien auch relativ gut aus, weil die da auch schon den einen oder anderen Kollegen vor Ort haben. So, nun aber zur nächsten Frage vom Superkonduktor, der uns das Stichwort Jahresabschlussarbeiten um die Ohren schmeißt. Wir hatten da am Anfang der Sitzung schon mal kurz drüber gesprochen und darauf hingewiesen, dass wir am 15. März das Kreisschatzmeistertreffen haben in der Berti, wo auf diese Fragen detailliert eingegangen wird. Ansonsten ich möchte das jetzt ungern nochmal alles wiederholen, was wir eben gesagt haben. Für alle, die die ganze Sitzung schon da sind, vielleicht kannst du deine Frage nochmal kurz und knackig formulieren, was genau du wissen möchtest. Dann gehe ich da kurz drauf ein, aber wirklich nur kurz, weil die weiteren detaillierten Infos kommen halt auf dem Treffen. Wenn das da eh besprochen wird, dann erspare ich mir das hier. Die Frage wäre nur gewesen, wie hättet ihr es denn gerne? Also dann mache ich bis dahin nichts und warte ab, bis dort weitere Anweisungen kommen, okay? Bis dahin nichts, das ist natürlich deine Entscheidung. Ansonsten würde ich sagen, schau mal, was wir im Vorhinein eben schon mal besprochen haben bezüglich des B-Sagers, der Bundesverwaltungs-Mailingliste, wo eben die Infos monatlich rübergeschickt wurden, wie der B-Sager funktioniert. Und wie man das in eine Tabelle einträgt, damit das für den Jahresabschluss entsprechend aufbereitet ist. Für die Unwissenden, was ist ein B-Sager? Bist du auf der Bundesverwaltungsliste? Bitte? Ja. Dann melde dich. Ja, sag du ruhig, Xpec. Dann gibt es da zweimal im Monat, ich glaube am 1. und am 15. so eine Infomail. Da ist unter anderem der Link zum B-Sager drin. Das ist so ein selbstprogrammiertes Ding von, ich glaube, einem Finanzpiraten aus Bayern. Das ist quasi die vereinfachte Version von Sage, wo man quasi offline seinen eigenen KV so buchen kann, dass das, was hinten rauskommt, mehr oder weniger direkt in Sage importiert werden kann, fertig. Also du kannst da Mitgliedsbeiträge buchen und Rechnungen und so ein Kladderadatsch. Das Tool gibt es halt für Piratenuntergliederung. Und ansonsten bitte auch nochmal hier den Hinweis auf das Schatzmeisterhandbuch auf der Bundesseite. Da stehen dann nochmal wirklich detailliert drin, wie man damit auch wie man sich als Schatzmeister zu verhalten hat, wo man was hinbucht und welche Vorbereitungen für den Jahresabschluss notwendig sind. Und detaillierte Fragen beantworten wir dann nochmal auf dem Kreisschatzmeistertreffen. Okay, das tut's. Danke. Ja, die nächste Frage ist, glaube ich, direkt auch deine, ne? Möchtest du die mal als Satz formulieren? Das wäre toll. Nur eine Kleinigkeit. Ich habe von zwei Mitgliedern anteilige Spenden in bar erhalten. Was mache ich mit der Kohle? Kriegt ihr die oder bleibt die bei mir? Anteilige Spenden? Ja, aus Altjahren. Also nochmal, hier steht Beitragsbarzahlung, du sprichst jetzt von Spenden. Wovon reden wir? Entschuldigung, Blödsinn. Beitragszahlung natürlich, Entschuldigung. Und wieso anteilig? Weil du, wenn du zum Beispiel im September erst eingetreten bist, nicht den vollen Satz zahlst, sondern nur eben den Anteil für das Restjahr. Okay, dann lassen wir das mit dem anteilig weg. Also es gibt Beitragszahlungen von einem Mitglied für den Beitrag für 2012, korrekt? Genau. Du bist Kreisschatzmeister, richtig? Yes. Den kompletten Beitrag an den Landesverband überweisen. Okay. Mit, wenn es jetzt nur ein Mitglied ist oder zwei, mit der Mitgliedsnummer im Verwendungszweck, dann können wir das so verbuchen. Und sollten es mal mehr als ein oder zwei Mitglieder sein, bitte erst ein Ticket schreiben, wo alle Mitgliedsnummern drin sind, auf die es verbucht werden soll. Und dann diese Ticketnummer in den Verwendungszweck eintragen und die Überweisung an den Landesverband machen. Dann können wir die Aufteilung der Mitgliedsbeiträge machen an den Bund und an die Kreise und alle sind glücklich und sind stimmberechtigt. Was andersrum, wie zum Beispiel bei Teilüberweisungen von Kreisverbänden, die dann sagen, wir behalten unseren Anteil direkt ein, so nicht möglich ist. Dann haben wir ein Problem mit der Stimmberechtigung. Ja, ich will die Kohle eigentlich auch gar nicht haben, weil ich gar nicht die Aufteilung machen möchte und bin da durchaus auch noch in Diskussion mit einem Kollegen hier aus einem Ortsverband hier bei uns im Kreis. Hust. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich überweise dir ohne Ticketnummer einfach nur mit Mitgliedsnummer der beiden Kollegen die Kohle. Korrekt. Also du kannst ja auch nochmal den Namen, weil es ja jetzt von, es kommt ja von eurem Kreisverbandskonto. Schick uns das mit der Mitgliedsnummer und dann überweist du das, genau. Okidoki, so machen wir das. Wundervoll. Super, Konduktor. Ich glaube, die nächste Frage ist von dir. Ah, so ein Zufall. Spendenquittung. Muss ich irgendwas bedenken? Kann ich einfach eine ausstellen oder muss ich euch oder irgendwen um Erlaubnis fragen oder euch das mitteilen? Soll ich? Nö. Wenn du eine Spende hast, die an deinen KV geht, dann kannst du die selber bescheinigen, wenn du dich da irgendwie ein bisschen schlau gemacht hast, wie das mit Spendenbescheinigung funktioniert. Da gibt es so Vorlagen für und so weiter. Weißt du das? Also wenn es eine Spende ist, die der KV, sprich du, direkt vereinnahmt hast, dann kannst du das bescheinigen. Ansonsten natürlich nicht. Die Vorlagen sind entsprechend dem des Landesverbandes bzw. Bundesverbandes zu gestalten. Und da steht auch genau eigentlich drin, was du da alles eintragen musst. Siehe auch Bundesschatzmeisterhandbuch. Okidoki. Die nächste Frage ist vom Superkontaktor. Ja nun, ich habe einfach mal meine Fragen eingetragen. Das dürfte es mit dem Seminar sein, ne? Ja, Anfrage für Vortrag auf Kerpener Seminar. Und zwar ist die Bitte laut geworden oder die Meinung laut geworden, dass sich Mitglieder gerne mal ein Seminar wünschen für quasi How-to-Verwaltung. Also was muss ich als Finanzpirat, als Verwaltungspirat, als Schatzmeister etc. wissen, möglichst in kompakter Form und möglichst halt auf bei so einer Gelegenheit übermittelt. Und der Wirkungstreffer und ich haben uns überlegt und bereit erklärt, dass wir dann kurzerhand einfach in Kerpen noch so ein Seminar anleiern, eben mit Themen aus diesem Bereich. Und da wäre es natürlich schön, wenn zum Beispiel deine Schatzmeisterin da auch einen Vortrag halten würde. Die Idee ist toll. Die hatten wir so in der Art auch schon das eine oder andere Mal. Es hat auch schon das vereinzelt leider erst stattfinden können. Ich finde die Sachen gut, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass die Kreise informiert werden. Im Moment machen wir das ja übers Wiki und formulieren das alles schon mal in Anfängen. Also grundsätzlich würde ich das erstmal nicht absagen wollen, da wir aber auch nicht zusagen. Ich finde die Vorträge, die ihr organisiert, sehr toll. Das gefällt mir. Und ich denke, es stößt auch auf viel Anklang. Also ihr habt einen guten Zulauf. Müssen wir uns einfach mal detailliert darüber unterhalten, wie wir das terminlich hinbekommen, da wir jetzt in der Vorbereitung für das Kreisschatzmeistertreffen sind, wo wir mit Sicherheit ganz, ganz viele Infos nochmal in ein gutes Paket packen. Und wenn wir das hinter uns haben, sind wir sehr wahrscheinlich auch gut gewappnet für weitere Treffen, sodass wir das dann auch in den Anschluss packen können. Also zeitlich geplant ist es nicht vor der Kommunalwahl. Wir gehen mal von Juni oder Juli aus. Ihr könnt auch meinetwegen mit eurem Team zwei Vorträge machen, meinetwegen einen grundsätzlichen, einen detaillierten. Das ist alles noch offen und frei. Ich wollte nur schon mal die Idee oder das Vorhaben hier schon mal in den Kanal reindrücken einfach. Also für die Kreisschatzmeister oder auch für alle, die Schatzmeister werden wollen, geht die Einladung für das Untergliederungstreffen raus. Da sind alle Finanzpiraten auch zu eingeladen, sich da zu melden. Und ansonsten freue ich mich dann darauf, dass wir bei euch dann auch mal einen Vortrag machen. Vielen Dank. Ja, die nächste Frage kommt von Sammy. Möchtest du, Sammy? Möchtest doch auch, ja. Ob der LAFU dieses Jahr wieder die Gebühren für die Infostände bezahlt, wollte ich gerne wissen. Da es Kommunalwahl ist, ist das so nicht vorgesehen. Also wir haben das natürlich für die Landtagswahl und für die Bundestagswahl gemacht, weil das da halt auch immer für den gesamten LV galt. Für die Kreise haben wir das für die Kommunalwahlen. Also ich muss sagen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich würde erstmal sagen, nein. Steffi, wir haben am gleichen Tag Europawahl. Ja, okay, das ist mir bekannt. Die Steffi für, also als einzige LAFU hier, ich denke mal, die Frage muss man dem LAFU stellen. Morgen ist LAFU-Sitzung. Ist vielleicht eine gute Frage. Morgen habe ich Stammtisch. Morgen. Danke. Tut mir leid, Samir, aber hier kriegst du ja wirklich nur meine persönliche Meinung zu dem Thema. Und wir haben ja eben schon mal über so ein paar Budgets gesprochen, der VKVs insbesondere, die da doch, ich möchte sagen, finanziell sehr gut ausgestattet sind. Und dafür besser gewappnet sind als der Landesverband. Ich wollte es auch nur wissen, das war nicht die Bitte um, sondern nur die Frage. Ja, ich weiß, aber das gibt halt jetzt nur meine persönliche Meinung wieder und dazu gibt es keinen Beschluss. Okay, wenn der Landesvorstand dann irgendwann offiziell die Ansage macht, ihr müsst eure Infostände selbst bezahlen, geht das sicher auch über die Listen, ne? Ich würde eher sagen, andersrum, also wenn die Frage kommt, ob der Landesverband das tut, dann werden wir sagen, ob wir es tun oder eben halt nicht. Also wir haben es bisher noch nicht auf der TO für morgen stehen. Vielleicht schon zu spät. Ich habe die Frage dir gestellt, gib's einfach weiter. Ja, das Problem ist, auch wenn ich LAVO bin, die TO ist ja schon geschrieben, 24 Stunden vor. Ich kann natürlich versuchen, da morgen drüber zu sprechen. Unter Sonstiges vielleicht noch. Müssen wir mal schauen, wie voll es da schon ist. Wenn wir da ein bisschen Freiraum haben, nehme ich das gerne mit rein, Sammy. Okay, das war's, danke. Ja, dann gibt es im Pad, soweit ich das sehe, keine Fragen mehr. Doch, da ist doch noch eine. Der Fug? Ja, ja, mit Spender. Reisekosten aus dem VKV spenden möchte, wie gehe ich da am besten vor? Leider ist dafür auf dem Formular scheinbar kein Feld vorgesehen, auszahlen lassen und wieder spenden. Danke. Das ist die Frage aus dem FAQ-Bereich, die im Pad-Chat vom 25. Januar ist, die aber für diese Sitzung hier gedacht war. Ah, alles klar. Er möchte das speziell an den VKV spenden, ne? Ach, das, diese Sache hatten wir, glaube ich, schon mal. Als Zweckspende für die VKVs. Darf ich nochmal rückfragen? Da ist wahrscheinlich ein Szenario gemeint, dass es um Reisekosten geht, die der Landesverband eigentlich erstattet, zum Beispiel zu einem wegen Orga auf dem LPT oder ne, Verwaltung, Versammlungsleitung auf dem LPT, die aus dem LPT-Budget kommt und die dem VKV dann gespendet werden soll. Sehe so ich, eine Art, richtig? Ja. Weil wenn es, also der andere Fall wäre ja, der VKV hat jetzt für eine, sagen wir mal als Beispiel, Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl Budget beantragt, haben wir jetzt mehrere Fälle gehabt und Versammlungsleitung oder Wahlleitung von extern beigeholt, haben einen Finanzantrag geholt und die machen Reisekosten, ist quasi aus dem VKV-Budget sowieso beantragt, wird daraus erstattet, wird da reingespendet, das lässt sich nach dem Formular ja machen, weil im Formular drin steht, Spende geht zugunsten desjenigen, zu dessen Lasten das auch geht. Das wäre dann hier genau andersrum, ne? So Lasten LPT, Lasten Landesverband zugunsten VKV. Also, weil ich das weiß, geht es dann von einem VKV zu einem anderen VKV. Das war noch auch schon eine Versammlung im Nachbarkreis. Ja, das kannst du natürlich auch machen, das stimmt. Klar, gehst auf den Nachbarkreis, machst da Versammlungsleitung für eine Kommunalwahl AV und willst es dir selber auf deinen eigenen VKV spenden. Finde ich ein bisschen unfair. Können wir das ganz einfach zusammenfassen zu den beiden Regeln, die ich da in 2.2.2 und 2.2.3 protokolliert habe? Und wenn man das anders haben will, dass man das dann halt sich erstatten lassen und separat neu spenden muss? Weil alles andere kriegen wir nicht hin, glaube ich. Ich denke auch. Und es fühlt sich nach meinem, wie der Schlumpf das eben schon gesagt hat, irgendwie sehr unfair an. Also ich bin da schon mehrfach drauf gefragt worden und ich habe damals mal vehement gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, also es geht nicht. Inzwischen habe ich in Erwägung gezogen, dass es rein rechtlich vielleicht doch irgendwo möglich ist. Ich glaube nicht, dass unsere Satzung das verbietet oder dass es irgendwo nicht möglich wäre. Aber buchhalterisch ist es schwer abbildbar und ja, es fühlt sich unfair an. Also wenn man das dann macht und entweder man lässt es sich erstatten oder man verzichtet eben drauf und dann auch für den Kreis, der bereit war, die Kosten zu zahlen. Also ich sehe das ähnlich, wenn man das eine Ebene höher trägt und ich bin Helfer auf dem BPT und kriege da Reisekosten erstattet und ich möchte die gerne meinem eigenen Landesverband zugunsten kommen lassen. Da wird auch der Bundesschatzmeister sagen, komm, Alter, das ist aber komisch, ne? Finde ich jetzt ja nicht so richtig gut. Dann lass es dir gefälligst auszahlen und spende es dann deinem Landesverband, wenn du unbedingt meinst. Und ich denke, ja, muss man dann halt so machen und finde ich auch irgendwie in Ordnung. Also dann, wenn man schon Eigeneinnahmen generieren will, dann sollte man da auch dann das auf dem Gliederungslevel machen, wo die Ausgaben auch einfallen, finde ich. Richtig, sehe ich genauso. Und ich möchte da jetzt auch nicht extra noch eine Möglichkeit schaffen, dass man das so einfach machen kann. Da muss man sich halt auszahlen lassen und selber spenden. Yep. Dann sind wir, glaube ich, durch. Wenn jetzt niemand schreit, dass er noch eine Frage hat. Im Pad haben wir jetzt tatsächlich keine mehr. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Wundervoll, Ende. Der Gero ist ja echt so ein Protokollmensch, das ist ja unglaublich, ne? Der ist der Hammerprotokollant. Ich, schließe dann jetzt mal den offiziellen Teil der Sprechstunde, es sei denn, der Schlumpf sagt ja jetzt, ich muss noch irgendwas Wichtiges verkünden. Ja, musst du. Ich bin aber nicht Schlumpf, aber egal. Du müsstest ja, den nächsten Termin. Genau. Den hätte ich mit der Schließung. Wann wollen wir denn einen machen? 4 Wochen hat jetzt ganz gut gepasst, glaube ich, von der Menge. Wollen wir kürzer, länger? Nö, finde ich gut, 4 Wochen. Hat einer einen funktionierenden Kalender von 2014? Der 12. März ist wieder ein Mittwoch. Ich würde vielleicht vorschlagen, es am 19. zu machen, dann ist die Sprechstunde nämlich direkt nach unserem Kreisstaatsmeistertreffen und wenn da noch Fragen übergeblieben sind, könnte man die dann direkt danach klären. Also eine Woche später. Ja. Gero? Kein Einspruch? Ja. Von mir nicht. Ja, passt. Gut, dann haben wir die nächste Schatzmeistersprechstunde am 19.03. um 20.30 Uhr, wie gewohnt, zur selben Zeit, am selben Ort. Und da der Schlumpf sich noch nicht beschwert hat, dass ich verflixt. Ja, wenn du mir doch mal eine Möglichkeit gibst, sage ich noch was. Darf ich? Leg los. Ja, bei Paderborn und Warndorf und so haben wir ja schon mal angedeutet, dass wir so ein bisschen angefangen haben, wohl die Parteienfinanzierung fürs letzte Jahr auszurechnen. Und zwar nicht nur für zwei Kreise, sondern direkt für alle. Das ist noch nicht ganz fertig und das ist auch noch nicht ganz wikifiziert. Aber das passiert die nächsten Tage. Ihr könnt also damit rechnen, nicht nur die VKVs, sondern auch die KVs, dass wir irgendwie eine Aufstellung wieder raushauen fürs letzte Jahr, für die Parteienfinanzierung. Denn auf Bundeslevel hat man jetzt festgelegt, wie der Länderfinanzausgleich läuft. Wir wissen also, welcher Restbetrag auf die Kreise aufzuteilen ist. Wir wissen inzwischen, wie viel Mitglieder und der ganzen Verteilungsalgorithmen laufen. Ich bin kurz davor, das irgendwie ins Wiki zu hauen. Und dann werden die informellen Informationen, die jetzt schon für zwei, drei Kreise gelaufen sind, dann auch nochmal ins Wiki dokumentiert. Auch irgendwie unter NRW Schatzmeister, Finanzen, bla. Ich mache da eine Mail auf der Infoliste. Ja, das ist der erste Teil und später dann irgendwann vielleicht im Verlauf der nächsten Woche, kann ich aber jetzt nicht garantieren, werden wir auch was über die Mitgliedsbeiträge im letzten Jahr wissen. Weiß ich nicht, vielleicht veröffentlichen, ich weiß nicht, auf jeden Fall mindestens für die Kreisverbände auch Abschlagszahlungen mal raushauen, damit das Geld vorhanden ist für die Wahlkampf, ne? Genau, für den Wahlkampf. Die absolut exakten, genauen Zahlen wissen wir dann halt erst, ne, Steffi, wenn der Rechenschaftsbericht 2013 fertig ist. Und da versuchen wir dann dieses Mal auch nicht wieder ganz so spät zu sein. Außerdem wollen wir dieses Jahr, glaube ich, gerne mit unseren Spendenbescheinigungen früher fertig werden als August, oder, X-Pack? Ein viel lauter Björn ist viel wert. Spendenbescheinigung haben wir als latest date erstmal festgesetzt, den 31. März. Und, sie hat kein Jahr genannt. Sie hat kein Jahr genannt. 2014 für die Spendenbescheinigung 2013. Ja, und endgültige Zahlen gibt es richtigerweise erst mit dem Rechenschaftsbericht. Das ist halt immer so, irgendwo können sich Fehler einschleichen und Korrekturen noch anstehen. Aber so zu 95% ist das schon ganz gut, was wir denn da raushauen. Und ja, that's it. Ende im Gelände jetzt, oder? Ja, ich finde, das reicht jetzt. Wir beenden die Aufzeichnung und die offizielle Schatzmeistersprechstunde. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.